Paris. Krawalle zwischen Fangruppen. Zu schweren Auseinandersetzungen kam es auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise, wo am Grab des Rocksängers Jim Morrison mehrere hundert Morrison-Repliken mit etwa 80 Elvis Presley-Repliken aneinander gerieten. Die Morrison-Fans hatten den Todestag ihres Idols feiern wollen und waren dabei von den Presley-Veränderten überfallen worden. Mats ab. Da sind Sie ja, Anna. Ich habe mit Ihnen zu reden. Aha, der Herr Programmdirektor höchstpersönlich. Guten Morgen, Herr Koldewey. Guten Morgen. Das verschafft mir die Ehre. Hier ist es so laut. Gibt es einen Ort, wo wir uns ein paar Minuten ungestört unterhalten können? Und zwar unter vier Augen. In meinem Büro. Man merkt, dass Sie lange nicht mehr in der Redaktion waren. Hier geht's lang. Hier rüber. Also? Ja, wir haben doch in der Vergangenheit eigentlich immer recht gut zusammengearbeitet, oder? Naja, wie man es nimmt. Was soll das heißen? Ich bin der Meinung, dass wir vor Jahren wirklich gut miteinander ausgekommen sind. Von der jüngeren Vergangenheit kann man das nicht unbedingt behaupten. Das sehe ich genauso. Deshalb bin ich ja bei Ihnen. Ich höre. In letzter Zeit hatte ich zunehmend den Eindruck, dass Sie die Interessen des Senders bei der Auswahl und der Aufbereitung Ihrer Themen nicht angemessen berücksichtigen. Tut mir leid, da bin ich anderer Ansicht. Kritische Berichte gehören zu unserem journalistischen Auftrag. Das stelle ich nicht in Zweifel. Aber ich mache einen Unterschied zwischen berechtigter Kritik und Verunsicherung der Öffentlichkeit. Verunsicherung der Öffentlichkeit? Das müssen Sie mir erklären. So? Muss ich das? Genügt es nicht, ein Stichwort zu nennen? Veränderte Menschen? Ach, davon ist die Rede. Ja. Sie kennen meinen Film doch noch gar nicht. Ich weiß ja selbst nicht mal, wie er am Ende aussehen wird. Und da reden Sie jetzt schon von Verunsicherung der Öffentlichkeit. Das Thema als solches genügt in diesem Fall. Das ist mir zu hoch. Ich hatte Sie eigentlich als intelligente junge Frau in Erinnerung, Anna. Es widerstrebt mir, mich für mein Alter entschuldigen zu müssen, aber bitte, wenn Sie Wert darauf legen. Es tut mir leid, dass ich schon über 30 bin. Ach, in Ihrem Alter habe ich nicht zu kritisieren. Sondern? Ich glaube nicht, dass ich mich wiederholen muss. Intelligenz ist eine Frage der Bemessungsgröße. Nach dem Maßstab einer Fliege ist eine Spinne intelligent. Ich wünsche nicht, mit Ihnen über die Tierwelt zu diskutieren. Dann sind wir uns einig. Mir geht es in diesem Fall einzig und allein um Menschen. Mehr noch um das, was den Menschen ausmacht. Um Menschlichkeit. Sie sind religiös? Ich kann mich nicht erinnern, mit Ihnen über Gott gesprochen zu haben. Aber mit anderen sprechen Sie über Gott. Mit Ihnen spreche ich über Menschen. Mit mir kann man über alles sprechen. Das gefällt mir. Reden wir also über veränderte Menschen. Das ist für mich kein Thema. Warum reden wir nicht über Sex? Zwischen veränderten Menschen? Oder Politik? Von veränderten Menschen für veränderte Menschen? Genau dieses Thema werde ich in meinem 3D-Feature aufgreifen. Oder kochen? Häkeln? Stricken? Als Frau müsste Ihnen das doch liegen. Ach ja? Wer sagt Ihnen denn, dass ich wirklich eine Frau bin? Vielleicht bin ich ein veränderter Mann? Dann hat Ihr MedTech erstklassige Arbeit geleistet. Soweit dies zu erkennen ist. Sonst noch was? Ich möchte Ihnen einen eindringlichen und gut gemeinten Rat geben. Lassen Sie die Finger von diesem Projekt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen. Sehr hübsch. Wirklich sehr hübsch. Ein überzeugendes Ambiente. Guten Tag. Kann ich etwas für Sie tun? Nett, Ihre Türglocke. Findet man nur noch selten. Richtig nostalgisch. Passt zu einer Buchhandlung. Bücher sind ja auch im höchsten Maße nostalgisch. Sehen Sie sich nur um? Oder möchten Sie beraten werden? Entschuldigen Sie die Frage, kennen wir uns nicht? Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor, aber ich kann Ihr Gesicht im Moment nicht unterbringen. Was machen Sie im Jahr für einen Umsatz? 200.000? 220.000? Doch nicht etwa 230.000. Ich verstehe nicht. Sind Sie vom Finanzamt? Nehmen wir mal an, Sie machen 230.000. Das wäre viel. Denn wer kauft heute schon noch Bücher? Aber wie gesagt, wir nehmen es mal an. Kann man davon leben? Was wollen Sie von mir? Ich verkaufe Bücher. Wenn Sie ein Buch haben möchten, verkaufe ich es Ihnen. Wenn Sie aber meinen Laden kaufen möchten, er ist nicht zu verkaufen. Nun, vielleicht kann man wirklich davon leben, wenn man anspruchslos ist. Aber wenn ich Sie so ansehe, die ersten grauen Haare im Bart, beginnende Glatze, leicht nach vorn gebeugt, Bandscheibenvorfall, würde ich sagen. Verlassen Sie bitte meinen Laden. Anfang 40, stimmt's? Nicht mehr der Jüngste. Eine Ganzkörpererneuerung wäre mehr als überfällig. Aber bei 230.000... Sie verlassen sofort meinen Laden. Sonst packt sie der Bandscheibenvorfall beim Kragen und setzt sie vor die Tür. Vergiss mal für den Moment, was ich eben gesagt habe, und schau mich genau an. Kommt dir vielleicht irgendetwas an mir vertraut vor? Ich sagte, Sie sollen gehen. Nur noch ein paar Sekunden. Konzentriere dich auf mich, bitte. Du hast doch vorhin gesagt, ich käme dir irgendwie bekannt vor. Tobias? Tobias Bruck? Aber das kann nicht sein. Tobi würde sich niemals... Ich weiß, das war nicht fair von mir. Ich meine, dass ich dir vorher nichts gesagt habe. Aber wenn du mir immer noch nicht glaubst, zeige ich dir gern meine ID-Card. Ich bin es tatsächlich. Dein guter alter Tobi. Lass nur. Ich glaube dir auch so. Wenigstens ein paar deiner typischen Gesten hast du beibehalten. Oder sonst etwas Charakteristisches. Keine Ahnung, was es ist, aber ich weiß jetzt, dass dieser Körper nur eine Maske ist. Oh, jetzt bist du beleidigt. Ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Na komm schon, im Inneren bin ich doch immer noch ganz der Alte. Du hast es eben selbst gesagt. Seit wann sind für dich Äußerlichkeiten so wichtig? Spiel es bitte nicht auf diese Art herunter. Ich bin auch nicht beleidigt. Ich bin nur frustriert. Es ist so etwas wie Verrat, weißt du? Warum hast du das getan, Tobi? Wir waren uns doch einig in der Ablehnung dieser neuen Mode. Und zwar aus grundsätzlichen Überlegungen heraus. Ja, du hast ja recht, aber der Druck von allen Seiten, nicht nur am Institut, sondern auch von Regina. Ich verstehe. Na schön. Ich werde mich schon mit der Zeit daran gewöhnen, dass der alte Tobi statt Bierbauch und Stirnfalten jetzt einen athletischen Körper und ein geradezu griechisches Gesichtsprofil spazieren führt. Der Körper steht mir. Gib es nur zu. Immerhin hast du Geschmack bewiesen und dir nicht eines der albernen Modemodelle ausgesucht. Soll ich uns noch einen Cappuccino bestellen? Lieb von dir, Rutger, aber ich möchte nicht mehr. Noch ein Stück Torte? Besser nicht. Sonst sehne ich mich auch bald nach einem neuen Körper. Wie würde es dir gefallen, mit Marilyn Monroe befreundet zu sein? Hm? Manche mögen es heiß, aber ich nicht. Ich möchte lieber mit der Frau befreundet sein, die vor mir sitzt. Aber innerlich würde ich doch noch immer die gleiche sein. Und es sind doch hoffentlich meine inneren Werte, die dich faszinieren, oder? Ich mag dich ganz und gar so, wie du bist, Anna. Innen und außen. Konservativ, hm? Aber vielleicht bin ich gar nicht Anna, sondern eine andere Frau, die sich Anna als Vorbild genommen hat, für die ein Anna-Körper geklont wurde. Na, schöner Fortschritt. Sag mal, dein Chef, dieser Koldewein. Nein, direkt der Chef ist er eigentlich gar nicht. Aber er ist der Mann, der entscheidet, was ins Programm kommt und was nicht. Nicht der Intendant? Nur im Ausnahmefall, wenn es ihm wichtig genug erscheint. Dieser Koldewey macht keine Umwege, sondern sagt, was er will. Wie? Ein Schwein. Zynisch. Und eiskalt. Das habe ich aber ganz anders im Ohr. Früher hast du doch große Stücke auf ihn gehalten. Ja, früher. Da war er großartig. Freundlich. Ein Mann mit Rückgrat, wie du ihn sonst kaum noch beim Tridi findest. Der Mann hat sich total verändert. Die haben ihn klein gekriegt. Den Mr. Hyde aus dem Dr. Jekyll herausgeholt. Er hat sich in sein totales Gegenteil verwandelt. Was ich sagen wollte, dieser Koldewey ist also eine große Nummer bei euch. Ohne ihn läuft nichts. Ist es dann nicht sinnlos, weiterzumachen? Ist das dein Ernst, Rutger? Du rätst mir, ich soll klein beigeben? Bleibt dir eine andere Wahl? Ich kenne euren Laden ja nur von dem, was du mir im Laufe der Zeit erzählt hast. Aber wenn Koldewey dir sagt, du sollst die Finger davon lassen, heißt das nicht, dass dein Feature auf keinen Fall im Tridi gesendet wird? Oh nein, das heißt es nicht. Er will, dass ich freiwillig aufgebe. Wenn er mir die Arbeit an dem Thema verbietet, gibt's einen Riesenskandal. Tri Plus oder Future würden in dem Fall sofort bereit sein, meinen Beitrag auszustrahlen. Das weiß er. Was zum Teufel hat er eigentlich gegen ein Feature? Es wäre doch nicht das Erste zu diesem Thema. Er kennt eben meine Art, an die Dinge heranzugehen. Er will am besten gar nichts zu dem Thema. Oder aber was Nettes. Nach allem, was du mir bisher erzählt hast, willst du die Körperveränderungen als Schickimicke-Mode darstellen, von der die Leute letzten Endes nichts haben. Na und? Einige werden beleidigt sein, es wird ein paar Proteste geben, ein paar Ultras werden dich am Videophon als Anarchistin, Nihilistin oder was auch immer beschimpfen und das öffentlich-rechtliche Tridi als Tummelplatz von Staatsfeinden bezeichnen. Na und wenn schon, das wäre nichts Neues. Richtig. Der alte Koldewey, so wie er mal war, hätte es insgeheim sogar genossen. Stutzig macht mich nur, dass auch dem neuen Koldewey die Sache eigentlich sogar höchst willkommen sein müsste. Ein bisschen Wirbel um meine Person würde ihm einen wunderbaren Grund liefern, mich abzuschießen. Und das hat er schon lange vor. Aber glaub mir, Rutger, es steckt mehr dahinter. Und du willst es mir nicht sagen? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Aber ich bin ganz sicher, und Koldeweys Reaktion hat mir das noch einmal deutlich gemacht, ich rühre da an etwas, das nach Meinung einiger Leute nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Mag sein, dass ich noch ziemlich blind herumstochere, aber denen, die es was angeht, ist das offenbar schon Bedrohung genug. Versuchen Sie bitte, sich zu entspannen, Natascha. Sie müssen überhaupt nicht aufgeregt sein. Wenn Sie sich versprechen oder sonst irgendwas schiefläuft, wird die Szene geschnitten und wir fangen neu an. Oh, ich bin einfach zu aufgeregt. Aber dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Wenn Sie meinen, Sie sind schließlich der Profi. Prima. Also, Natascha, Sie haben kürzlich Ihren Körper verändern lassen und sehen jetzt aus wie, tja, eigentlich wie Marilyn Monroe, nicht? Darf ich fragen, wie Sie früher ausgesehen haben? Eher durchschnittlich. Etwas pummelig, krauses Haar. Ich habe mir nicht besonders gefallen. Und den Männern auch nicht. Das hat sich geändert. Sie haben jetzt mehr Erfolg bei Männern. Und ob? Was ich in der Beziehung in den letzten Wochen erlebt habe, ist mir... Also ich meine, was das Bett angeht, so hatte ich mehr Partner als in all den Jahren zuvor. Ach bitte, können wir das weglassen? Ich will hier nicht in aller Öffentlichkeit... Kein Problem, das wird geschnitten. Wenn ich es mir recht überlege, kann es auch gesendet werden. Ich stehe dazu. Super. Sie sind also mit Ihrem neuen Körper zufrieden. Zufrieden ist gar kein Ausdruck. Ich bin glücklich. Überglücklich. Und es stört Sie nicht, dass es noch andere Frauen gibt, die haargenau und zwar bis ins allerkleinste Detail so aussehen wie Sie? Überhaupt nicht. Die sollen doch auch ihren Spaß haben. Alle sollen ihren Spaß haben, finde ich. Vorher war das anders. Da hatten nur die Schönen ihren Spaß. Und die anderen konnten uns mit dem begnügen, was übrig blieb. Das ist jetzt anders. Aber es kann Ihnen doch jetzt passieren, dass Ihr Traummann... Wie sieht Ihr Traummann aus, Natascha? Ist es ein Robert Redford, ein James Dean, ein Howard Carpendale? Don Johnson finde ich süß. Er ist so männlich. Gut. Sie freunden sich also mit einem Mann an, der ganz genau wie Don Johnson aussieht. Vielleicht hatten Sie ihn sogar schon mal als Liebhaber. Mehrere. Und es hat Ihnen nichts ausgemacht, dass diese Männer vielleicht früher ziemlich hässlich waren? Mich interessiert nur, wie sie jetzt aussehen. Aber im Inneren sind es doch die gleichen Männer geblieben. Und? Was interessiert mich Ihr Inneres, wenn ich Sex haben will? Der Körper, der Spaß, den man hat, das allein zählt. Natascha, Sie sehen aus wie Mitte 20. Ist das auch Ihr natürliches Alter? Sie brauchen nicht darauf zu antworten, wenn Sie nicht wollen. Ich bin in Wirklichkeit schon etwas älter. 30? 30 war ich mal. 40? So ungefähr. Also gut, ich bin über 50. Aber ich möchte nicht, dass das über den Sender geht. Okay, das fliegt raus. Geht ja auch keinem was an. Wir belassen es dabei, dass die Veränderung Sie auch verjüngt hat. Damit sind Sie doch einverstanden? Ja, natürlich. Die Veränderung kann also nicht nur verschönernd, sondern auch verjüngend wirken. Sind Sie tatsächlich biologisch so jung, wie Sie aussehen? Ist die Veränderung ein Jungbrunnen, der Schlüssel zum ewigen Leben? Natascha, ich weiß, dass ich dieses eigentlich einen Wissenschaftler fragen müsste, aber man hat vor der Behandlung mit Ihnen doch sicherlich auch über solche Fragen gesprochen. Man hat mir gesagt, dass die Zellen irgendwie verändert werden, aber unsterblich macht einen das nicht. Die Zellen werden von was Unbekanntem gesteuert. Etwas sagt Ihnen, wie alt Sie in Wirklichkeit sind und wann Sie zu sterben haben. Oder so ähnlich. Heißt das nicht, dass auch Ihr richtiges Alter Sie irgendwann und dann sehr plötzlich wieder einholt? Ist die Verjüngung nur ein vorübergehender Effekt? Richtig. Aber ein paar Jahre hält es schon vor. Danach altert man allerdings in wenigen Wochen um Jahrzehnte. Würden Sie die Veränderung auch anderen Menschen empfehlen? Klar, unbedingt. Danke. Danke, Natascha, dass Sie uns so freimütig Auskunft gegeben haben. So, Natascha, das hätten wir. War ich gut? Sie waren hervorragend, Natascha. Eigentlich ist ja auch nichts dabei, oder? Alles eine Sache der Gewöhnung. Und zum Schluss waren Sie schon ganz cool wie ein Profi. Oh Gott, es ist schon nach 11. Wissen Sie, ich hatte für 11 Uhr einen wichtigen Termin. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Wiedersehen, Natascha. Und vielen Dank nochmals für Ihre Mitarbeit. Ach, vergessen Sie nicht, Ihren Scheck in der Honorarabteilung abzuholen, weil Frau Brauch, die weiß Bescheid. Tschüss! Hier bin ich. Oh, hallo. Sie haben mich erschreckt. Tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Sie kommen spät. Ja, ich weiß. Entschuldigen Sie mich bitte. Der Studiotermin hat länger gedauert, als vorauszusehen war. Setzen Sie sich doch her. Ich glaube, Sie hatten am Telefon Ihren Namen nicht genannt. Was spielen denn Namen heutzutage noch für eine Rolle? Sie sind so bedeutungslos und austauschbar wie die Gesichter und die Körper. Nennen Sie mich einfach Müller. Gut, Herr Müller. Zigarette? Danke, ich rauche nicht. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich mir eine anzünde. Ich brauche das jetzt, um die Arbeit im Studio abzuschütteln. Bitte sehr. Sie wissen hoffentlich, dass Sie sich selbst etwas vormachen. Nikotin beruhigt nicht, sondern putscht auf. Oh, bitte lassen Sie uns dieses Thema im Moment nicht vertiefen. Sie klangen am Telefon sehr geheimnisvoll, Herr Müller. Das ist wohl kaum der richtige Ausdruck. Vorsichtig würde der Sache schon eher gerecht. Wie auch immer. Sie sagten, Sie hätten unter Umständen interessantes Material für mich, das mit Manipulationen beim Kloning zu tun hat. Haben diese Umstände mit Geld zu tun? Das sollten wir gleich klären. Ich kann Ihnen zwar ein Beratungshonorar anbieten, aber... Wenn es mir um Geld ginge, hätte ich mich an die Boulevardpresse gewandt. Mir geht es allein um die Sache. Um die geht es mir auch. Das höre ich gern. Sie sind recht hübsch. Danke. Das sollte kein Kompliment, sondern eine Feststellung sein. Ist Ihr Körper geklont? So, hören Sie mal. Würde ich einen kritischen Film über veränderte Menschen machen, wenn ich selbst eine veränderte wäre? Das ist kein Argument. Man könnte Sie beauftragt haben, etwas Pseudokritisches abzuliefern, um echte Kritik im Vorfeld abzuschmettern. Ich bin nur bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wenn Sie mir beweisen, dass Sie noch Ihren Erstkörper tragen. Und wie beweist man so etwas? Indem Sie mir Fotos von sich zeigen, die mindestens 10 Jahre alt sind. Das wäre kein Problem. Obwohl ich sagen muss, dass ich Ihren Wunsch etwas ungewöhnlich finde. Sie meinen doch normale Fotos, oder? Ja, natürlich. Was denn sonst? Das hätten Sie mir am Telefon sagen sollen, dann hätte ich Ihnen welche mitgebracht. Oder welche fälschen lassen. Nein. Ich möchte, dass Sie mir diese Fotos noch heute zeigen. Am besten fahren wir sofort zu Ihnen nach Hause. Moment, nicht so schnell. Erst möchte ich von Ihnen hören, welcher Art die Informationen sind, die Sie mir zu bieten haben. Gut. Ich arbeite in einer Bürgerinitiative mit, die sich für ein natürliches Leben in einer möglichst natürlichen Welt einsetzt. Wir sind der Meinung, dass zu einem natürlichen Leben auch ein natürlicher Körper gehört. Aus diesem Grund sind wir gegen Körperveränderungen. Probleme werden dadurch nicht gelöst, sondern nur verdrängt. Menschen, die sich als hässlich empfinden oder von der Gesellschaft so angesehen werden, dürften Ihnen da aber etwas ganz anderes erzählen. Vermeintliche Schönheit kann nur mit dem Verlust an Identität erkauft werden. Am Ende sind Sie doch wieder die Verlierer. Sagen Sie, Herr Müller, Ihre Informationen beschränken sich aber hoffentlich nicht auf die Statements Ihrer Bürgerinitiative. Da können Sie ganz unbesorgt sein. Ich habe den definitiven Beweis, dass ein bekannter Politiker nicht mehr er selbst ist, sondern nur noch ein geklonter Körper, in dem ein anderer steckt. Wenn Sie das wirklich beweisen können, dann... Hallo? Ja, natürlich, aber muss das jetzt sein? Ich habe gerade Besuch. Gut, ich komme gleich. Der Programmchef, er macht es sehr dringend. Ich bin aber sofort wieder zurück. Soll ich Ihnen einen Kaffee bringen lassen? Nein, ich werde jetzt gehen. Hier ist meine Telefonnummer. Rufen Sie mich an, wenn Sie die Fotos haben. Ich beweise Ihnen dann meine Geschichte. Auf Wiedersehen. Aber... Ja, verdammt doch mal, ich komme ja schon. Es ist 3 Uhr nachts. Sie müssen schon... Mensch, Rutger, du bist es. Ist was passiert? Entschuldige die Störung, aber ich wusste mir keinen Rat mehr. Ja, komm erst mal rein. Ja, was ist denn los? Tobias, du bist doch Tobias, oder? Kann ich mal deine ID-Card sehen, damit ich weiß, dass du auch Tobias bist? Hast du sie nicht mehr alle? Du willst mitten in der Nacht meine ID-Card sehen? Was hat man dir für einen Fusel eingeschenkt? Ich habe nichts getrunken, Tobias, aber ich habe Angst, ganz schreckliche Angst. Komm, beruhige dich und erzähl mir, was los ist. Anna ist verschwunden. Sie ist seit 3 Tagen fort. Habt ihr euch gestritten? Nein, das ist es ja. Wir hatten keinen Streit, nicht einmal eine Meinungsverschiedenheit, gar nichts. Hast du die Polizei informiert? Ich will es ja nicht beschwören, aber sie könnte einen Unfall erlitten haben. Der Polizei liegt nichts vor. Und ihr Name taucht auch nicht auf der Liste der Personen auf, die in ein Krankenhaus eingewiesen wurden. Und hast du dich beim Sender erkundigt? Man könnte sie mit einer aktuellen Reportage beauftragt haben und sie hat keine Zeit oder Gelegenheit gefunden, dich zu informieren. Beim 3D vermisst man sie ebenfalls. Sie hat ihre Studiotermine platzen lassen. Aber gerade im Zusammenhang mit ihrer Arbeit gibt es etwas, was mich beunruhigt. Es könnte etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Sie hat an einem Feature über die veränderten Menschen gearbeitet und man hat sie davor gewarnt, das Thema weiter zu verfolgen. Aber sie hat die Warnung natürlich in den Wind geschlagen. Vielleicht war es denen, die nicht wollen, dass über das Thema berichtet wird, ernster mit ihrer Warnung, als wir beide geglaubt haben. Hast du mit ihrem Chef geredet? Ich wollte mit Koldewey reden. Das ist der Mann, der sie unter Druck gesetzt hat, konnte ihn aber nicht erreichen. Angeblich ist er auf einer Dienstreise und kehrt erst morgen zurück. Meinst du, er hat etwas mit Annas Verschwinden zu tun? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er Anna ohne Erfolg gemaßregelt hat. Ein paar Tage später verschwindet Anna und Koldewey ist auf einer Dienstreise. Mach dir selbst einen Reim darauf. Um Gottes Willen, Rutger, du wirst doch nicht etwa allen Ernstes behaupten, der Mann hätte Anna etwas angetan. Ein hohes Tier bei Tridi. Das ist doch bizarr. Wer sagt dir denn, dass der Typ, der als Koldewey rumläuft, auch wirklich Koldewey ist? Er könnte ein Veränderter sein, der wie Koldewey aussieht, aber sich die Maske zugelegt hat, weil er Dreck am Stecken hat. Vielleicht ist der richtige Koldewey längst tot. Anna sagt, er hat sich auf seltsame Art verändert. Oder er ist tatsächlich Koldewey und handelt im Auftrag von Leuten, die Grund haben, Annas Recherchen zu fürchten. Ja, unmöglich. Es gibt keine Manipulationen beim Kloning. Das sind alles Hirngespinste. Lass dir das von einem sagen, der die Materie von A bis Z kennt. Dass Anna ein kleines sexuelles Abenteuer haben könnte, kommt dir wohl überhaupt nicht in den Sinn. Wie? Ausgeschlossen. Hältst du dich für unwiderstehlich? Ach, Unsinn. Aber du kennst Anna nicht so gut wie ich. Und wenn ihr urplötzlich die große Liebe über den Weg gelaufen ist? Vielleicht ist sie sogar dem Charme dieses Koldewey erlegen. Das würde die Dienstreise erklären. Nie und nimmer wäre sie sang- und klanglos verschwunden. Nein, nein, irgendetwas hat sie in diesen 3 Tagen gehindert, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Und ich kann nur inständig hoffen, dass es nur irgendwelche widrige Umstände sind. Kopf hoch, Rutger. Deine Anna taucht bestimmt wieder auf. Aber wie auch immer, was diesen Koldewey angeht, da solltest du am Ball bleiben, falls Anna verschwunden bleibt. Worauf du dich verlassen kannst. Morgen kommt er angeblich von einer Dienstreise zurück. Koldewey? Ja, bitte? Was haben Sie mit Anna gemacht? Was für eine Anna? Wer sind Sie überhaupt? Der Name tut nichts zur Sache. Ich bin ein guter Freund von Anna. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Nur mal langsam, Herr de Vries. Sie sind es doch. De Vries. Rutger de Vries, nicht wahr? Woher kennen Sie meinen Namen? Von Anna selbstverständlich. Sie hat von Ihnen erzählt. Eben wollten Sie mir noch weismachen, Sie würden keine Anna kennen. Na, Sie haben mich mit einem Namen und einer Unterstellung überfallen. Was haben Sie anderes erwartet? Natürlich kenne ich die Anna, von der Sie reden. Sehr gut sogar. Wenn Sie es genau wissen wollen, seit Mittwoch kenne ich Sie sogar noch besser. So gut ein Mann eine Frau eben kennen kann, mit der er ein amüsantes kleines Abenteuer hatte. Das glaube ich Ihnen nicht. Fragen Sie Anna doch selbst. Wissen Sie was, mein Bester? Sie sollten das nicht so ernst nehmen. Sowas kommt vor. Es ergibt sich einfach. Wenn Sie verstehen, was ich sagen will. Wir beide hatten unseren Spaß, aber es war nichts Ernsthaftes. Ein netter kleiner Urlaub, Abwechslung vom Alltag. Spaß ist vorbei und Sie haben Ihre Freundin. Hören Sie endlich auf! Ja, ich habe ja schon aufgehört, verstehen Sie doch. Sie war ein Abenteuer für mich, nichts weiter. Abgehakt, erledigt, sie gehört wieder Ihnen. Ich gratuliere Ihnen. Anna ist nicht nur apart, sondern auch erotisch talentiert. Halten Sie sie fest. Sie sind ein Schwein, ein Zyniker. Anna selbst hat sie so genannt und Sie sind ein erbärmlicher Lügner. Anna wäre niemals mit Ihnen ins Bett gegangen. Ich sagte schon, fragen Sie die Dame doch selbst. Im Übrigen bitte ich Sie bei allem Verständnis für Ihre Erregung um Mäßigung in Ihrer Ausdrucksweise. Vielleicht sollten Sie erst einmal über die Angelegenheit nachdenken. Guten Tag, mein Bester. einen solchen Wirbel zu machen, bloß weil ich mal ein paar Tage nicht erreichbar war. Und dann gleich zu Tobias laufen diese alten Klatschbase. Wem hast du sonst noch davon erzählt? Weil ich mir Sorgen gemacht habe. Weil ich dachte, dir sei etwas passiert. Ja, so lächerlich das klingen mag, ich habe dich als Opfer einer abstrusen Verschwörung gesehen. Habe geglaubt, man wolle dich um jeden Preis davon abbringen, deinen 3D-Film fertigzustellen. Und dann tust du mir so etwas an. Gehst mit diesem Koldewey ins Bett. Den könnte ich erschießen. Immer das Gleiche mit euch Männern. Kaum ist die Hose wieder angezogen, steht das, was ohne Hose war, schon in der Zeitung. Ach so, wir Männer sind schuld. Du begehst einen Vertrauensbruch, den ich dir im Leben nie zugetraut hätte. Aber die Übeltäter sind die anderen. Dein Liebhaber, weil er nicht die Klappe halten konnte. Und dein Freund, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass du ihm Hörner aufsetzen würdest. Mensch, Anna, was ist denn plötzlich los mit dir? Du kommst mir plötzlich so fremd vor. Rutger. Liebling, ich weiß ja, wie du dich fühlst. Und ich habe wirklich ein ganz schlechtes Gewissen. Aber es ist einfach so über mich gekommen. Ein Verlangen, dem ich nicht widerstehen konnte. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Und ich konnte wirklich nicht ahnen, dass dir das so wichtig ist. Glaub mir, ich werde es wieder gut machen. Du kannst mich offenbar nicht verstehen. Sollte ich mich denn so getäuscht haben? Anna, vor einer Woche, vor 3 Tagen noch hättest du nicht so reagiert. Nicht so wie vorhin, aber auch nicht so wie jetzt. Menschen ändern sich eben. Hast du wenigstens dein Ziel erreicht? Mein Ziel? Ich verstehe dich nicht. Hat Kolder bei dir grünes Licht für die Weiterarbeit an dem 3D-Feature gegeben? Wenn du damit sagen willst, ich sei mit ihm ins Bett gegangen, um seine Zustimmung zu erhalten. Grünes Licht oder nicht? Wenn du es genau wissen willst, ja. Aber jetzt will ich nicht mehr. Ich verfolge das Thema veränderte Menschen nicht weiter. Was? Du wirfst deine Arbeit hin, die dir so viel bedeutet hat? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Was ist denn darin so schwer zu verstehen? Ich habe mich geirrt. Sag mir eins, Rutger. Gibt es einen besseren Beweis dafür, dass wir total auf dem Holzweg waren? Koldewey hat mir ausdrücklich gesagt, ich könnte weitermachen und würde einen Ausstrahlungstermin zur besten Sendezeit bekommen. Er hat das Thema sogar von sich aus angeschnitten. Und dich dazu gebracht, abzulehnen und die Arbeit hinzuwerfen. Der Mann muss ein Genie sein. Irrtum. Koldewey denkt noch immer, ich würde das Feature zu Ende drehen. Meine Entscheidung, den Beitrag aufzugeben, ist erst im Gespräch mit dir gefallen. Und es war einzig und allein meine freie Entscheidung. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich bricht es Koldewey nicht das Herz. Tobias, was ist eine ID-Card? Was, Tobias, ist eine ID-Card? Was willst du hören? Du hast doch selber eine. Schau sie dir an. Ein Stück Plastik mit eingeschweißtem und versiegeltem Magnetband. Ich weiß, wie sie aussieht. Aber was ist eine ID-Card? Die Karte enthält in kodierter Form ein Muster der zerebralen Schwingungen sowie der kortikalen Struktur eines Menschen. Diese Merkmale sind eine Art psychisch-intellektueller Daumenabdruck. Nur unendlich differenzierter und individueller. Man könnte fast sagen, deine ID-Card, das bist du. Dann gibt es mich also zweimal. Einmal als Körper. Wie nennt ihr Computerfreaks das doch so nett? Als Wetware. Und einmal als Datenansammlung auf einem kleinen Plastikkärtchen. Wenn du es so auffasst, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Deine ID-Card ist nur ein Muster, ein Schlüssel zu dem weitaus komplexeren Ganzen, das von deinem Körper und deiner Psyche gebildet wird. Aber sie genügt euch, um hier am Institut menschliche Körper zu verdoppeln oder zu variieren. Du wirf mal das eine mit dem anderen nicht durcheinander. Beim Kloning arbeiten wir mit den Informationen des Zellkerns, der DNS. Das weiß ich. Aber wie kriegt ihr den Geist in die Flasche? In diesem Fall in den geklonten Körper. Doch mit der ID-Card, oder? Nein. Aber du hast insofern recht, als beim Vollkloning ein Datentransfer vom Originalgehirn auf das geklonte Gehirn stattfindet. Dieser Vorgang ist gewissermaßen die Langversion des Datentransfers auf die ID-Card. Warum willst du das alles wissen? Was passiert mit den Originaldaten im alten Körper? Sie werden gelöscht und der Körper stirbt. Man könnte sie aber auch speichern oder auf einen weiteren Körper übertragen. Dafür sind die Geräte nicht ausgelegt. Im Übrigen ist Vollkloning ganz selten. Umbaukloning oder Recyclingkloning ist das übliche Verfahren, mit dem auch ich zum Beispiel meinen neuen Körper bekommen habe. Man legt den Körper in eine Nährstofflösung und baut ihn entsprechend den Vorgaben um. Ein Datentransfer ist überhaupt nicht nötig, weil das Gehirn in der Regel von dem Umbau nicht erfasst wird. Aber was soll die Fragerei? Willst du deine Buchhandlung aufgeben und bei uns anfangen? Tobias, hältst du es für möglich, dass irgendjemand das Cloning-Verfahren missbraucht? Dass Anna etwas entdeckt hat, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist? Ich meine, vielleicht gibt es Leute mit viel Geld und mit viel Macht, die sich Zweitkörper klonen lassen, ohne ihren Erstkörper aufzugeben. Oder irgendetwas in diese Richtung. Fängst du schon wieder mit diesem Mist an? Du hast es hier mit Hightech auf dem obersten Level zu tun. Alles top-secret und abgeschirmt. Bedienbar nur von hochrangigen Spezialisten. Reichlich viel Aufwand für eine angeblich so harmlose und segensreiche Sache, findest du nicht auch? Hat Anna dir diesen Floh ins Ohr gesetzt? Nein. Anna hat die Arbeit an dem 3D-Feature aufgegeben. Wirklich? Nimm es mir bitte nicht übel, Rutger, aber ich finde, dass Anna damit eine sehr vernünftige Entscheidung getroffen hat. Es gibt hier wirklich keine Geheimnisse aufzudecken. Sie hätte sich nur lächerlich gemacht. Anna ist nicht mehr Anna. Wie war das? So ein Unsinn kann wirklich nur jemand reden, der in seiner Eitelkeit verletzt wurde. Ach, du hast ja keine Ahnung. Na schön, dann habe ich eben keine Ahnung. Aber fang du gefälligst jetzt nicht an, dort weiterzumachen, wo Anna aufgehört hat. Es führt zu nichts. Zu nichts? Oder ins Nichts? Bitte, Rutger, überleg es dir noch mal. Pass auf die Straße auf und fahr nicht so schnell. Die Kurven sind hier tückisch. Rutger, lass uns umkehren. Was ist denn los mit dir, Anna? Erst interessiert dich das Thema Cloning so brennend, dass du es mit Gott und der Welt aufnehmen willst, dann ist es plötzlich für dich gestorben. Ich fange an, mich für Cloning zu interessieren. Aber warum nur, Rutger? Warum nur? Und du machst dich darüber lustig. Ich rede mit Bruck und du bist plötzlich wieder hellwach. Cloning interessiert dich wieder. Mir fällt sogar ein, dass du bei deinen Recherchen jemanden kennengelernt hast, der interessante Informationen über den Missbrauch von Cloning liefern kann. Du hast gewusst, dass ich darauf anspringen würde. Na schön, dann fahr uns gefälligst zu diesem ominösen Tippgeber und versuche nicht, mir die Sache wieder auszubringen. Ich wollte doch nur... Die Sache ist heiß. Du weißt gar nicht, auf was du dich da einlässt. Du spielst mit dem Feuer, glaub es mir. Sie lassen nicht zu, dass ihnen jemand in die Quere kommt. Schon gar nicht dein kleiner Buchhändler. Schon gar nicht dein kleiner Buchhändler, wie sich das aus deinem Mund anhört. Hast du vergessen, dass Bücher auch mal deine Leidenschaft waren? Und wer sind sie? Leute von einem Geheimdienst oder von der Mafia? Wenn dir das als Richtschnur für Gefährlichkeit gilt, mindestens. Warum spielst du nicht mit offenen Karten, Anna, so wie früher? Sag mir, was du weißt, damit ich mir ein Urteil bilden kann, ob die Sache wirklich ein paar Nummern zu groß ist für mich. Zum letzten Mal, Rutger. Lass uns umkehren und die ganze Angelegenheit vergessen. Nein. Na schön. Du hast es so gewollt. Um Gottes Willen, nein! Ah! Herrgott, wie siehst du aus? Du blutest ja. Was ist passiert? Hast du einen Unfall gehabt? Nur ein paar Schrammen. Schnittwunden. Sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, komm jetzt mal rein. So, setz dich, setz dich. Was ist passiert? Soll ich einen Arzt rufen? Nicht nötig, aber vielleicht etwas, um das Blut abzuwischen. Ja. Ein Handtuch, Verbandszeug und etwas zum Sterilisieren. Brauche ich nicht, ist wirklich nicht schlimm. Ja, Pflaster ist auch dabei. Nur ein bisschen Blut ist nichts, aber Annas Blut. Es war überall. Alles war damit vollgespritzt. Oh Gott, ich wusste nicht, dass ein Mensch so entsetzlich viel Blut hat. Oh Anna, Anna, warum hast du mir das angetan? Arme Anna, meine arme kleine Anna. Ist Anna tot? Was? Ja, natürlich, tot, tot. Und ich lebe. Ein Wunder, dass man sowas überleben kann. Du hättest den Wagen sehen sollen. Zusammengequetscht wie eine Ziehharmonika. Tobi, Anna wollte uns beide umbringen. Kannst du dir das vorstellen? Sie ist mit mir rausgefahren, um uns beide... Oder wollte sie nur mich umbringen? Ich kann überhaupt nicht klar denken. Trink. Das wird dir helfen. Danke. Ich habe die Fakten alle vor mir, aber ich kann sie einfach nicht zusammenbringen. Die Abläufe ja, aber mir fehlt die Vision des Ganzen. Ja, wovon redest du? Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Es muss doch einen enormen Aufprall gegeben haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass so etwas ohne eine Gehirnerschütterung abgeht. Du, damit ist nicht zu spaßen. Du musst dich unbedingt untersuchen lassen. Ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Nein, das wirst du nicht tun. Du hörst mir jetzt zu, klar? Entschuldige bitte. Gut. Ich höre dir zu, aber danach... Es ist so wichtig, dass ich mich mit einem anderen Menschen darüber unterhalte. Verstehst du, Tobi? Du bist mein Freund. Du musst mir helfen, mit dieser Sache klarzukommen. Ja, auf mich kannst du zählen, das weißt du doch. Also mein letztes Gespräch mit Anna vor dem Unfall drehte sich um die Logik des Ganzen, was uns beiden widerfahren ist. Hör zu. Anna will einen Film über veränderte Menschen machen. Koldewey versucht, sie davon abzubringen, ohne Erfolg. Dann kommt es zu einer ominösen Begegnung zwischen den beiden. Anna kehrt erst Tage später zurück und ist seltsam verändert. An dem Film hat sie plötzlich kein Interesse mehr. Mich hat ihr Filmthema anfangs nicht sonderlich interessiert, aber ich musste wissen, warum Anna sich so verändert hatte. Ich fange also an, mich mit veränderten Menschen zu befassen, versuche etwas darüber herauszubringen, was beim Kloning eines Menschen passiert. Da weiß Gott, du hast mich ganz schön gelöchert. Ja, ich wollte wissen, warum es irgendwelchen Leuten nicht in den Kram passt, dass darüber kritisch berichtet wird. Irgendwie müssen diese Leute erfahren haben, dass ich mich für sie interessiere. Wahrscheinlich durch Anna. Immer vorausgesetzt, es gibt diese Geheimorganisation im Hintergrund. Geheimorganisation? Wie kommst du darauf? Ich kann mich nicht erinnern, mit dir darüber geredet zu haben. Aber ja doch. Zumindest hast du so etwas angedeutet. Na, ist dir auch egal. Richtig. Anna muss sich mit ihnen in Verbindung gesetzt haben. Aber wieso wollte mich Anna dann plötzlich mit einem Informanten zusammenbringen? Oder war das eine Finte, um Gelegenheit zu haben, uns beide umzubringen? Ganz einfach. Anna hat den Auftrag erhalten, dich von weiteren Recherchen abzuhalten oder dich auf andere Art und Weise auszuschalten. Zum Wohl. Genau. Genau. Glaubst du mir jetzt? Oder spielst du nur mit mir? Aber dann musst du mir auch erklären, wie man einen Menschen dazu bringt, einen Mordauftrag auszuführen, bei dem er auch selber ums Leben kommt. Vielleicht hat sie keinen anderen Weg gesehen. Was? Ich fühle mich so müde und seltsam. Ich sagte, sie hat vielleicht keinen anderen Weg gesehen. Tobias, mir ist so schwindlig, ob es doch eine Gehirnerschütterung war. Es gibt natürlich noch eine andere Erklärung für Annas Verhalten. Sie wusste, dass sie nicht wirklich sterben würde. Dass sie nicht wirklich sterben würde. Dass sie nicht wirklich sterben würde. Dass sie nicht wirklich sterben würde. Bei uns, mein Bester. Sie sind bei uns. Die Stimme. Ich kenne ihr Gesicht vom Videophon. Koldewey? Was? Was machen Sie denn hier? Ich bin Ihr Arzt. Sie? Aber Sie sind doch beim Tridi angestellt. Wir sind überall. Beim Tridi, in der Politik, in der Wirtschaft, auf dem Mond. Und natürlich und vor allem hier im Institut. Nicht wir selbst natürlich, aber unsere Klone, unsere multiplen Kopien. Ich träume das alles, nicht wahr? Fragen Sie nie eine Traumperson nach der Realität. Sie wird Sie anlügen. Aber in diesem Fall ist das nicht nötig. Dies ist wirklich kein Traum. Dann sagen Sie mir, wo ich bin und was das alles zu bedeuten hat. Sie sind natürlich im Institut, allerdings in einem abgeschirmten Bereich, der nur Eingeweihten zugänglich ist. Wir mussten Sie leider aus dem Verkehr ziehen, Rutger, und sind uns jetzt nicht so ganz im Klaren darüber, was wir mit Ihnen anfangen sollen. Den kleinen Unfall haben Sie wider Erwarten überlebt, aber dass Sie anschließend nicht für immer eingeschlafen sind, haben Sie Ihrem Freund Bruck zu verdanken. Hallo, Rutger. Wie es dir geht, frage ich wohl besser nicht. Du bist auch hier? Du? Mein Gott, jetzt fällt mir alles wieder ein. Du Verräter! Wie konnte ich nur so blind sein? Ich hätte mir denken können, dass du etwas mit der Sache zu tun hast. Hat man dich gekauft, Tobias Bruck? Was hat man dir geboten? Oder ist der Tobias Bruck, den ich kannte, mit seinem Körper zusammen gestorben? Ach, Unsinn! Ich habe dir doch erzählt, dass mein Körper nur umgebaut wurde. Das war die Wahrheit. So, dann existiert aber auch die andere Wahrheit, dass du ein gottverdammter Verräter bist, der Anna und mich ihren Feinden ans Messer geliefert hat. Sie sollten nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen, mein Bester. Er hat sich stets für Sie und Anna eingesetzt, obwohl er sich nicht immer durchsetzen konnte. Und er wurde auch nicht gekauft, sondern hat sich uns aus freien Stücken angeschlossen. Rutger, mach bei uns mit. Ich habe Ihnen gesagt, dass du über die Gabe verfügst, Menschen, die du gut kennst, auch in anderen Körpern wiederzuentdecken. Ich habe dich damals getestet, als ich den neuen Körper bekam. Und umgekehrt kannst du Klone enttarnen, wie das bei dem Anna-Klon geschehen ist. Das ist gefährlich für die Organisation, aber es kann ihr intern auch nützen. Es kommt allein auf dich an, was du daraus machst. Anna, ein Klon? Oh mein Gott, jetzt wird mir einiges klar. Was habt ihr mit Anna gemacht, der richtigen Anna? Sie starb, als wir das Psychoprofil nahmen. Aber, und das haben Sie wieder Ihrem Freund zu verdanken, wir haben Ihre Persönlichkeit gespeichert. Und Ihr Körper ist jederzeit reproduzierbar. Das haben Sie ja an dem Anna-Klon gesehen, der Sie ersetzt hat. Wer war die Frau, die in Annas geklontem Körper steckte? Eine von uns. Der Name tut nichts zur Sache. Sie haben es ihr nicht leicht gemacht, aber sie hat bereits wieder einen neuen Körper. Verstehst du, Rutger? Der Tod hat für uns keine Bedeutung mehr. Wenn du dich für uns entscheidest, entscheidest du dich auch für Anna. Sie kehrt dann ins Leben zurück, in dein Leben. Und für was entscheide ich mich, wenn ich zustimme? Welche Ziele verfolgt eure Organisation? Die Weltherrschaft? Das ist läppisch. Es geht um mehr. Die Herrschaft über Leben und Tod. Geld, Macht und Ansehen sind da nur billige Zugaben, Selbstverständlichkeiten. Kloning ist Macht über den Körper. Die Speicherung des psychointellektuellen Profils, Macht über den Geist, beides zusammen ist Unsterblichkeit. Wir konnten dieses Geschenk nicht der breiten Masse der Bevölkerung machen. Schon heute gibt es viel zu viele Menschen auf der Erde. Wir geben der Masse, was sie will. Modekörper. Schönheit und Erfolg beim anderen Geschlecht für jedermann. Die Unsterblichkeit jedoch darf nur einer Elite gehören, die damit umzugehen weiß. Leuten wie Ihnen. Ja, mein Bester, Leuten wie mir. Bevor sich andere zur Elite erklärten, haben wir uns selbst dazu ernannt. Wer sind Sie? Wissenschaftler? Wissenschaftler, Politiker, Wirtschaftsführer, Militärs, Ärzte, Techniker, Künstler. Eine bunte Mischung von besonderen Menschen. Ein exklusiver Club, der inzwischen mit Hilfe von geklonten Doppelgängern weltweit das öffentliche Leben kontrolliert. Sie können dazugehören. Greifen Sie zu oder lassen Sie es bleiben. Mir persönlich ist das egal. Aber entscheiden Sie sich bald. Wo ist der Haken? Was macht Sie so sicher, dass ich das Angebot nicht nur zum Schein annehme? Um uns dann zu verraten, das werden Sie nicht können, mein Bester. Erklären Sie es ihm, Bruck. Eine unbedeutende kleine Änderung des Psychoprofils. Nichts Schlimmes. Dir wird nur ein bisschen Engagement für unsere Sache eingepflanzt. Ansonsten bleibst du ganz der Alte. Du kannst unbesorgt sein. Es fällt mir nicht leicht, mich Leuten anzuschließen, die mich umbringen wollten. Und auch jetzt noch damit drohen. Kann ich Bedenkzeit haben? Eine Stunde. Ich lasse Sie jetzt allein. Nutzen Sie die Zeit. Ich habe begriffen, dass ich euch in die Quere gekommen bin und gemäß eurer Logik ausgeschaltet werden musste, bevor ich mehr als nur einen Zipfel der Wahrheit in Erfahrung bringen konnte. Genau wie Anna. Aber ich verstehe nicht, warum man mir die Clubkarte anbietet. Na, Koldewey hat es schon gesagt. Weil ich mich für dich eingesetzt habe. Und weil du für uns nützlich sein könntest. Ja, wie denn? Wenn ihr sowieso schon alles unter Kontrolle habt. Ich vermute, dass du starke emphatische Fähigkeiten hast. Menschen, die fähig sind, die wahre Identität ihres Gegenübers intuitiv zu erkennen, wären für uns eine große Unterstützung. Ich verstehe. Ich soll Chef der Spionageabwehr werden. Nicht gleich Chef, aber es geht in die Richtung. Warum zwingt ihr mich nicht, wenn ich so wichtig für euch bin? Wie sagtest du doch? Eine kleine Änderung des Psychoprofils genügt, um die nötige Loyalität hervorzurufen. Wir haben jeden genetischen Code geknackt und gelernt, die zerebralen Prozesse zu simulieren. Aber die Seele ist auch für uns noch weitgehend terra incognita. Wir können dir diese Änderung des Psychoprofils aufzwingen, aber ohne deine innere Zustimmung wirst du daran zerbrechen. Du würdest zu einer gespaltenen Persönlichkeit und hättest für uns keinen Wert. Ihr könnt also Menschen töten und wiederbeleben, aber nicht brechen. So könnte man es ausdrücken. Hattest du etwas mit Annas Tod zu tun? Ich verlange eine ehrliche Antwort. Nein. Nein, ich schwöre es. Ich erfuhr erst von ihrer Auswechslung, als schon alles vorbei war. Aber ich konnte verhindern, dass ihre Daten gelöscht wurden. Setze deine emphatischen Fähigkeiten ein, dann weißt du, dass ich die Wahrheit spreche. Du musst es doch spüren. Ja. Ich glaube, du hast wirklich die Wahrheit gesagt. Ist deine Entscheidung damit gefallen? Du schließt dich der Organisation an? Du bist ein Narr, wenn du jemals geglaubt hast, dass ich dazu fähig wäre. Tötet mich und löscht Annas Daten, wenn ihr meint, wir beide könnten euch gefährlich werden. Ich interessiere mich nicht für Politik, für Macht, nicht einmal für Geld. Und eure Schweinereien sind mir deshalb im Grunde scheißegal. Aber ihr habt mich und Anna bedroht. Jetzt bin ich euer Feind. Ich bin sicher, Anna würde an meiner Stelle genauso handeln. Emotionen sind ein schlechter Ratgeber, Rutger. Überlege es dir bitte noch einmal. Ich kehre mit Koldewey zurück, um deine endgültige Entscheidung zu hören. Wer sind Sie? Anna! Nein, nein, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Das ist wieder so ein schmieriger Trick von euch. Wen habt ihr diesmal in Annas Körper gesteckt? Ich bin es wirklich. Rutger, kein Trick, kein Kloning. Ich bin Ihnen entwischt, nachdem Sie mir eine Zellprobe entnommen haben. Aber ich weiß, dass Sie dich mit meinem Doppelgänger getäuscht haben. Oh, Rutger, ich kann dich gut verstehen. Aber bitte, hab Vertrauen. Wir sind gekommen, um dich zu befreien. Aber sie haben mir gesagt, du seist tot. Oder vielmehr, sie hätten dein Psychoprofil. Sie könnten dich wieder lebendig machen, wenn ich für sie arbeiten würde. Alles gelogen. Ich konnte fliehen, bevor es ihnen gelang, mich an ihre Computer anzuschließen. Man wollte nur, dass sie in die Veränderung ihres Psychoprofils einwilligen. Anschließend wäre es ihnen egal gewesen, ob man ihnen Anna zurückgegeben hätte oder nicht. Wer sind Sie? Mein Freund. Es ist möglich, dass die Wände hier Ohren haben. Nennen Sie mich Müller. Er und seine Leute haben mir zur Flucht verholfen und mich versteckt, als ich in der gleichen Situation wie du war. Sie sind Abtrünnige der Organisation und versuchen, ihre Macht zu brechen. Verdammt! Man hat unser Eindringen bemerkt. Rasch! Wir haben nicht mehr viel Zeit. Kommen Sie! Hier entlang! Los, in den Fahrstuhl. Anna, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin ja so froh, wieder bei dir zu sein. Weißt du, was sie uns beiden angetan haben? Dein Doppelgänger sollte mich töten und sich dabei selbst opfern. Ich habe dich sterben sehen, Anna. Oh mein Gott. Du warst mir vorher so fremd geworden, aber es war trotzdem so schlimm, so furchtbar schlimm, dich in all dem Blut zu sehen. Beruhige dich, Rutger. Du hast mich ja wieder. Nein, nicht den Gang entlang. Die Nische hinter dem Fahrstuhl. Wo sind wir? Wir sind in Sicherheit, Rutger. Am Ende der Treppe befindet sich ein Kanal, der in die Freiheit führt. In die Freiheit? Oder nur in das Freigehege eines großen Zoos? Jeder dort draußen kann zu Ihnen gehören. Ihre Körper sind Ihre Masken. Wir wissen nicht, wer zu Ihnen gehört und wer nicht. Aber Sie kennen uns. Wir sind nicht wehrlos. Wir müssen Sie mit Ihren eigenen Waffen schlagen. Noch sind wir nur wenige. Aber Ihre Technik ist nicht so explosiv, wie Sie glauben. Auch wir können klonen, Psychoprofile übertragen und ID-Cards fälschen. Vielleicht müssen wir uns für eine Weile von unseren natürlichen Körpern trennen. Uns wie die Fische im Wasser von Körper zu Körper bewegen. Bis wir sie besiegt haben. Und dann kehren wir anschließend in unsere alten Körper zurück und vergessen alles? Ja, Rutger, das hoffe ich. Werden wir uns dabei nicht selbst verlieren? Und eines Tages nur noch als Datenansammlungen in den Speichern von Computern herumgeistern? Sie sind ein Pessimist. Oh nein. Ich war ein Träumer, der sich hinter seinen Büchern versteckt hat. Aber man hat mich zum Realisten gemacht. Na gut. Der Feind hat uns herausgefordert und die Regeln des Kampfes diktiert. Setzen wir uns also Masken auf, wenn das der einzige Weg ist, dem Feind die Masken herunterzureißen. Mhm, klar. Mhm. Ja, ist ein amüsantes Szenario, Bruck. Aber jetzt löschen Sie die Bänder. Wir haben für die drei keine Verwendung mehr. Wir brachten Hinter den Masken, Hörspiel von Hans-Joachim Alpers. Die Rollen und ihre Sprecher waren Anna Dorothea Gedecke, Rutger de Vries Wolfgang Weiser, Goldeway Wolfgang Höper, Tobias Bruck Ralf Schermuli, Natascha Pia Podgornik, Müller Manfred Georg Herrmann und Nachrichtensprecher Cornelius Dahne. Ton und Technik Jochen Brandhoff und Brigitte Laukwitz. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.